Alles draußen, Herr Bürgermeister. Schließt die Türen. Den Saal darf niemand mehr betreten. Geschlossen! Geschlossen! Löscht die Lichter. Der Mond scheint durch die Fenster der Galerie, das genügt. Ihr wollt es noch heute tun? Natürlich. Ich dachte, es würde am besten bei mir geschehen. Es geschieht hier. Ist niemand mehr im Zuschauerraum? Niemand! Nein, niemand! Bildet eine Gasse. Nun, El, Ihre schwere Stunde ist gekommen. Eine Zigarette. Eine Zigarette, Herr Bürgermeister. Selbstverständlich. Eine besonders gute. Sie fürchten sich nicht? Nicht mehr sehr. Erheben Sie sich, Alfred Ill. Steh auf, du Schwein! Polizeiwachtmeister, beherrschen Sie sich. Verzeihung, es ging mit mir durch. Kommen Sie, Alfred Ill. Gehen Sie in die Gasse. Los, geh. Alfred Ill ging. Er ging in die Gasse, die wir gebildet hatten. Wir, die Männer von Güllen, in unseren tipptoppen Anzügen, totschick. Er ging an uns vorbei. Er ging an mir vorbei. Und dann schlossen wir hinter ihm die Gasse. Wir töteten ihn. Für eine Milliarde. Und wie die Presseleute unerwartet zurückkamen, war alles schon geschehen. Über seine Leiche war ein Tischtuch gebreitet. Und der Arzt untersuchte ihn mit seinem Stethoskop.